8.18 Uhr ist es hier in Deutschlandradio Kultur, Studio 9. Es gibt Kinostarts und dann gibt es Kinostarts, also wirkliche Kinostarts, wo das ganze Land draufschaut. Und ich glaube, das ist bei dem Film, über den wir zuerst reden, hier heute Morgen, Patrick Wilinski, auf jeden Fall der Fall. Chick, um das Buch geht es. Wolfgang Herrndorf hat es geschrieben, 2010. Jetzt kommt es ins Kino heute mit dem heutigen Tage. Ein Buch, das ja wirklich viele, viele, viele Menschen begeistert hat. Wir haben mit Fatih Akin hier am Dienstag auch heute in der Frühsendung gesprochen. Und auch da habe ich schon mit ihm darüber gesprochen, dass die Erwartungen natürlich enorm groß sind. Wie ist denn der Film jetzt aus Ihrer Perspektive gelungen? Ja, er ist erstmal gelungen. Das kann man, glaube ich, erstmal festhalten. Ich glaube, wenn so ein Buch verfilmt wird, das wirklich ein Millionenbestseller war, das dann auch auf der Theaterbühne von so vielen Menschen geliebt und gesehen worden ist, versucht man möglichst stark an dem Willen der Leser zu bleiben. Das heißt, man will sich nicht zu sehr von der Vorlage entfernen, man will gewisse Vorlieben, man will gewisse Vorstellungen bedienen. Das ist alles in Ordnung und trotzdem besteht die Gefahr, dass das so ein bisschen zerfranst, dass das etwas beliebig wirkt und das ist hier nicht so. Also Fatih Akin hat wirklich diesen melancholischen Ton des Buches getroffen. Es ist ja als Buch auch ein Roadmovie in gewisser Weise, jetzt im Film erst recht. Also da geht es ja um Begegnungen, das ist ein Genre des Aufbruchs, es geht mehr ums Losziehen, weniger ums Ankommen. Und das trifft der Film. Also man sieht sich das gerne an, diese beiden Jungs, die sind vor allem, das muss man sagen, das ist, glaube ich, das größte Ast des Films, die sind hervorragend besetzt. Man müsste die Namen nochmal nennen. Christian Göbel spielt den Chick und Anand Bhatti-Bilenk spielt, nee, umgekehrt, er spielt den Chick und Tristan Göbel spielt den Mike Klingenberg. Das sind zwei 14-jährige Jungs und es ist einfach mal schön, zwei 14-jährige Jungs in der Rolle von zwei 14-jährigen Jungs zu sehen. Und das klingt dann ungefähr so erfrischend. Ein Kreisekompass hat nichts mit Kreiseln zu tun. Der hat was mit Alkohol zu tun. Du verarsch mich. Das habe ich aus einem Buch. Da bricht ein Matrose den Kompass auf, weil er Alkoholiker ist, worauf die anderen auf dem Schiff total die Orientierung verlieren. Ich glaube, das Buch hieß Der Seebär oder Der Seewolf. Du meinst Steppenwolf. Da geht es um Drogen. Steppenwolf ist zufällig eine Band. Ohne Sinn. Ich fahre jetzt rechts. Also es ist wirklich sehr gelungen. Das ist der Lader, den man da hört, den man quietschen hört, das zentrale Vehikel dieses Films. Spannend ist ja bei diesem Film, ich habe ihn gesehen, anders als sonst, da bin ich immer darauf angewiesen, was Sie erzählen. Hier kann ich mir wenigstens eine sozusagen Laienmeinung selber leisten. Ich war wirklich überrascht, wie gut Fatih Akin dieses Buchgefühl eingefangen hat. Ja. Man könnte jetzt natürlich im Gegensatz oder Gegenteil dazu auch sagen, er hat auch nicht so richtig viel gewagt. Würden Sie so weit gehen? Nein, ich finde, für Fatih Akin ist das ein schöner Film, weil er seinen ganzen Spleens aus dem Weg geht. Also ich hätte mir auch viel mehr wildere Schnitte vorstellen können bei Fatih Akin. Ich glaube, er hat das auch genutzt, um so in sich zu kehren, um nochmal die Essenz des Filmemachens zu spüren. Es ist ein sehr deutsches Roadmovie und die Gefahr bei Roadmovies besteht, dass man versucht, Amerikaner zu sein und diese Landschaften aufzuladen mit einem Mythos, den Südbrandenburg nun mal nicht hat. Und deshalb finde ich, ist das ein sehr deutsches, geerdetes Roadmovie gewesen. Ein schöner Service an die Fans, die, glaube ich, in Scharen da reinrennen werden. Roadmovie in Brandenburg muss man natürlich auch immer Abstriche machen. Lassen Sie uns noch über einen zweiten Film reden. Amerikanische Produktion, Roadmovie. Auch ein Roadmovie. Entertainment ist der Titel. Wen schickt man da auf die Reise? Einen Stand-up-Comedian in Südkalifornien, in die schlimmsten Kaschem, die man sich vorstellen kann. Der Arme steht dann da auf der Bühne und wird beschimpft, bevor er wiederum selber das Publikum beschimpft. Denn Neil Hamburger, so heißt diese Bühnenfigur, muss man sagen, seine große Aktion auf der Bühne ist es, ganz schlechte Witze ohne Pointen zu erzählen. Also ich kann mal ein Beispiel geben. Was bekommt man, wenn man Elton John mit einem zähnefletschenden Tiger kreuzt? Die Antwort, ich weiß es nicht, aber halte das von meinem Hintern fern. Also das sind so die Witze, mit denen er die Leute konfrontiert, aber der Film besteht auch aus den Szenen jenseits dieser Auftritte und dann versucht er seine erwachsene Tochter anzurufen, die nimmt nie ab und plötzlich bekommt dieser Film von Rick Elveson so eine komische, surreale Komponente wie aus einem David Lynch Film, denn er begegnet Menschen, da sind mehr so Geister, es macht alles irgendwie keinen Sinn, in den Hotelfernsehern läuft immer die gleiche mexikanische Telenovela und irgendwann frisst diese Reise diesen Neil Hamburger und am Ende habe ich mir vorgestellt, das ist ein Roadmovie ins Nichts und wir sehen die Einsamkeit des Stand-up-Comedians, diese unfassbare Melancholie, dieser Job zum Teil auch mit sich bringt und eben ein Mann, der ganz schlechte Witze erzählt, aber dann doch in einem sehr witzigen Film mitspielt. Und ich glaube, das ist schon eine Pointe von Entertainment. Also das heißt, man lacht, aber nicht bei den Witzen. Nee, das stimmt allerdings, ja. Okay. Entertainment heißt der Film, bei dem man lacht an den Stellen, wo man nicht lachen soll oder vielleicht doch. Chick ist ein Film, auf bei dem man auf jeden Fall dann und wann lachen kann, auf jeden Fall schmunzeln muss, auf jeden Fall mit einem ganz wunderbaren Gefühl hinausgeht in diesen Sommer. 8:23 Uhr ist es, Patrick Wilinski. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.